als Anhänger des rechten Glaubens gegenüber Allah, die ihm nichts beigesellen. Und wenn einer Allah etwas beigesellt, so ist es, als ob er vom Himmel herunterfiele und er dann von den Vögeln fortgerissen oder vom Wind an einen fernen Ort hinabgeweht würde.